50 languages. 28. 28. Im Hotel, Beschwerden. Im Hotel, Beschwerden. Die Dusche funktioniert nicht. Die Dusche funktioniert nicht. Es kommt kein warmes Wasser. Es kommt kein warmes Wasser. Können Sie das reparieren lassen? Können Sie das reparieren lassen? Es gibt kein Telefon im Zimmer. Es gibt kein Telefon im Zimmer. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer. Das Zimmer hat keinen Balkon. Das Zimmer hat keinen Balkon. Das Zimmer ist zu laut. Das Zimmer ist zu laut. Das Zimmer ist zu klein. Das Zimmer ist zu klein. Das Zimmer ist zu dunkel. Das Zimmer ist zu dunkel. Die Heizung funktioniert nicht. Die Heizung funktioniert nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Der Fernseher ist kaputt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Haben Sie etwas Billigeres? Haben Sie etwas Billigeres? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Gibt es hier in der Nähe eine Pension? Gibt es hier in der Nähe eine Pension? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.